Es gibt kein Tier auf der Erde und keinen Vogel, der mit seinen Flügeln fliegt. Die Nichtgemeinschaften wären gleich euch. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Hierauf werden sie zu ihrem Herrn versammelt.